Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Bei der gestrigen Senatswahl in der Hauptstadt haben die Berliner die Große Koalition abgewählt. Dirk Rodenkirch. SPD und CDU fuhren ja jeweils schlechtestes Nachkriegsergebnis ein. Die SPD holte zwar die meisten Stimmen, weniger gab es aber noch nie für einen Wahlsieger. Die SPD kann zwar weiter regieren, sie muss aber zwei Partner suchen. Alles deutet auf ein rot-rot-grünes Bündnis hin. Es wäre das erste mit der SPD an der Spitze. Berlins regierender Bürgermeister Müller kündigte aber an, mit allen demokratischen Parteien zu reden. Die AfD gehört nicht dazu. Die Rechtspopulisten zogen auch in Berlin auf Anhieb in das Abgeordnetenhaus ein. Die FDP kehrt ins Parlament zurück. Die Union warnte bereits vor einer Koalition mit der Linkspartei. CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte, es gelte eine rot-rot-grüne Regierung zu verhindern. Linke und Grüne zeigten sich offen für ein Bündnis mit der SPD in Berlin. Die großen Verluste der eigenen Partei hat der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Karl-Georg Wellmann heute Morgen in dieser Sendung analysiert und kommt zu diesem Schluss. Wir haben schlichtweg vergessen, die Erfolge herauszustellen, die wir haben. Wir haben ja eine völlig paradoxe Situation. Dem Land geht es noch nie so gut wie bisher. Mhm. In der Beschäftigung, in den Steuereinnahmen, der Flüchtlingsstrom ist gestoppt. Warum sagt eigentlich niemand, dass in diesem Jahr über 60.000 Flüchtlinge zurückgehen in ihre Heimat? Warum sagt niemand, dass über 100.000 Abschiebungen erfolgen? Wir brauchen vielleicht auch mal frische Gesichter auf Bundesebene. Die Politik war zu viel, das sage ich hier ganz offen, auf Stromlinie aus. Wir müssen neue Köpfe, ich meine nicht an der Spitze, sondern wir müssen neue Köpfe dem Bürger präsentieren. Etwas muss sich ändern, so kann es jedenfalls nicht weitergehen. Karl-Georg Wellmann. Zu einer anderen Erklärung für die Verluste der eigenen Partei kommt Thomas Oppermann, SPD-Fraktionschef im Bundestag. Oppermann sagte heute Morgen in dieser Sendung: Eine Regierung ist dazu da, um zu regieren. Eine Regierung muss handeln. Wenn aber eine Regierung wie die Union auf Bundesebene permanent sich in wichtigen Fragen darüber streitet, wie gehandelt werden muss, dann vermittelt sie das Signal, dass sie nicht weiß, wo es lang geht. Mhm. Leider wird die SPD durch diese Dauerdebatte in der CDU mit runtergezogen. Mhm. Thomas Oppermann, auch Parteienforscher Oskar Niedermayer, hält den Unionsstreit für einen gewichtigen Grund in der Berliner Wahl. Auch deshalb sollten Seehofer und Merkel ihren Streit beilegen. Was die Kanzlerin darüber hinaus tun solle, erklärte Niedermayer in dieser Sendung. Man muss sich ja nicht hinstellen und muss sagen, ich habe einen Riesenfehler gemacht, sondern man kann doch sagen, was doch wohl auch der Fall war, dass man bestimmte Dinge eben unterschätzt hat, also zum Beispiel die Dynamik der Entwicklung dann nach dem September und dass man bestimmte Dinge eben heute anders machen würde, aber in der Lage damals man das nicht so vorhersehen konnte. Das würde, glaube ich, schon reichen und vor allen Dingen müsste Frau Merkel deutlich machen, um viele Befürchtungen und Ängste in der Bevölkerung zu zerstreuen, dass es so etwas wie letzten Herbst, also einen deutschen Alleingang, nicht mehr geben wird. Oskar Niedermayer. Bei einer schlechten Wahlbeteiligung von unter 50% birgt die Wahl zur russischen Duma wenig Überraschendes. Markus Sambale. Nach jüngstem Auszählungsstand steuert die Kreml-Partei Geeintes Russland auf eine überwältigende Mehrheit hin. Ein Parlamentssprecher sagte in der Nacht, eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit sei erreichbar. Grund dafür ist das geänderte Wahlrecht, bei dem die Hälfte der Parlamentssitze nach Wahlkreisen vergeben wird. Der Spitzenkandidat von Geeintes Russland, Regierungschef Medvedev, zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. Er trat zusammen mit Präsident Putin auf. Die drei übrigen Parlamentsparteien, die bei wichtigen Entscheidungen immer mit der Kreml-Partei stimmen, ziehen wieder in die Staatsduma ein. Echte Oppositionsparteien schafften es wie erwartet nicht ins Parlament.